starben einst 100.000 Mann, gefallen für Volk und Vaterland, in Eis und Schnee vom Schmerz gezeichnet, doch der Stolz, den ihn keiner nehmen kann. Napoleon schritten sie voran, zu verteidigen das, wofür man stand, der Kampf gegen Marxismus, sie niederzuschlagen, Seite an Seite, Mann für Mann. Stalingrad, Stalingrad, viele Soldaten mussten dafür sterben. Stalingrad, das Massengrab, es war ihr Verderben. Stalingrad, viele Soldaten mussten dafür sterben. Ihr Mut war stärker als jeder Schmerz, weit entfernt von Frau und Kind. Sie sahen viele Kameraden sterben, doch gebrochen war nie ihr Herz. Doch es half alles nicht, sie wurden überrannt. Verloren war alles, der Sieg verwehrt. Die Offensive der Roten Armee, sie hatte den großen Schachzug erkannt. Stalingrad, das Massengrab, es war ihr Verderben. Stalingrad, viele Soldaten mussten dafür sterben. Stalingrad, das Massengrab, es war ihr Verderben. Stalingrad, viele Soldaten mussten dafür sterben. Stalingrad, das Massengrab, es war ihr Verderben. Stalingrad, viele Soldaten mussten dafür sterben. Stalingrad, das Massengrab, es war ihr Verderben. Stalingrad, viele Soldaten mussten dafür sterben.